was tun wir jetzt wirklich in Brasilien, meine Frau und ich? Ich bin Österreicher, Steirer. Meine Frau ist Amerikanerin. Wir haben uns kennengelernt vor 36 Jahren in England auf der Bibelschule und vor 33 Jahren geheiratet. Meine Frau war mit der amerikanischen Luftwaffe in England stationiert und hat dort drüben eine Begegnung mit Jesus gehabt, hat ihr Leben Jesus übergeben und kam dann auf die Bibelschule, wo ich Bibelschule war. Und der Herr hat uns ganz klar zusammengeführt und dann bin ich zurück nach Österreich. Also ich war zuerst noch Jugendpastor in England, bin zurück nach Österreich, sie ist zurück nach Amerika. Dann ist sie von Amerika rübergekommen in die Steiermark und 4 Wochen später waren wir verheiratet. Und dann haben wir unser Leben dort gemeinsam begonnen. Haben eigentlich nie vorgehabt, Österreich zu verlassen. Niemals, das war niemals in meinen Gedanken oder Kopf. Dann buchstäblich in der Nacht, um 1:30 in der Früh, am 1. Jänner 2004, hat Gott zu mir gesagt, dieses Jahr musst du nach Amerika. Ich habe mit meiner Frau nichts geredet, weil obwohl sie Amerikanerin ist, hat sie zu mir immer gesagt, ich will überall mit dir leben, wo Gott dich hinschickt, aber Amerika nicht mehr. Das war für sie ein abgeschlossenes Kapitel. Und dann habe ich die nächsten 4 Monate so ein tägliches Gebet gesagt. Das war ganz einfach. Herr, sie ist meine Frau, aber deine Tochter. Ist nicht meine Aufgabe, mit deinen Töchtern zu reden, das ist dein Job. Und nach 4 Monaten hat der Papa mit dem Dirndl geredet und sie kam zu mir und sagte, und ich habe gesagt, okay. Und wir wanderten aus nach Amerika und waren knapp 10 Jahre drüben Teil von Morningstar mit Rick Joyner. Und dann über Nacht wieder, unerwartet, was ich mir nie erwartet hätte, hat Gott gesagt, wir sollen nach Brasilien übersiedeln. Haben wir gemacht, wir hatten keine Einladung, niemand hat uns gebeten, dorthin zu kommen. Es war einfach, Gott hat zu mir gesagt. Ich habe zu Debbie gesagt, pack die Koffer, wir wandern aus nach Brasilien. Ich habe zu den Jungs gesagt, die waren damals 6 Jahre, sind wir jetzt drüben, jetzt sind sie 31 und 29, also damals waren sie 25 und 23. Und ich habe gesagt, Jungs, zielt's doch mit nach Brasilien mit uns. Und Daniel hat gesagt, Papa, du hast mich schon von einem Kontinent auf den nächsten verschleppt. Und wenn ich jetzt mit dir nach auf den dritten Kontinent wieder gehe und deine nächste Sprache lerne, dann übermorgen sagt Gott, sie geht nach Afrika und das gehst du dann auch. Und was geschieht dann mit uns? Ich bleib hier. Okay, ihr habt euer Leben hier, bleibt hier. Wir sind nach Brasilien gegangen, haben eigentlich nicht wirklich erwartet, nicht gewusst, was uns erwartet. Haben wir keine Ahnung gehabt, was wir wirklich dort genau machen werden. Wir wussten schon, dass wir helfen in Gemeindegründung und Gemeinde ausbilden im prophetischen und übernatürlichen, also schon so etwas in diese Richtung. Aber jetzt genau, was wir dort wirklich alles tun werden, haben wir nicht gewusst. Und dann im Teil unserer Tätigkeit kamen wir in den Nordosten Brasiliens. Brasilien ist ein Riesenland, ist ja das 5. größte Land der Erde. Und da kamen wir in den Nordosten Brasiliens, weil ich dort gepredigt habe und eine Konferenz gemacht habe für eine unserer Gemeinden. Und das hat mich zerrissen. Zerfetzt und zerrissen. Ich bin zurück nach Hause, da wo wir gewohnt haben, in Goiânia, wo wir noch wohnen. Und ich habe geheult und geheult und geheult und geheult. Ich habe nicht mehr aufhören können zu heulen. Dann habe ich gesagt, ich habe 4 Monate lang nur geheult, also wirklich nur geheult. Dann habe ich zu Debbie gesagt, wir müssen was tun. Ich habe mit Freunden geredet in Brasilien. Einige haben gesagt, na, das ist ja gar nicht so schlimm. Da das Land so groß ist, wissen Leute im Süden und im Zentrum, wo wir wohnen, gar nicht, was im Nordosten vorgeht. Andere haben gesagt, ja, was sollen wir tun? Die Regierung muss das was machen. Ich habe gesagt, nein, dann machen wir was. Wenn keiner was tut, machen wir was. Wir bauen einfach Kinderhäuser auf. Wir haben sowas noch nie gemacht. Was haben wir gesehen? Ich bin dann zurück hinauf, ich bin raufgeflogen, ich habe zu dem Pastor dort gesagt, ich zahle mir den Flug selber, ich schlafe irgendwo auf einer Couch, ich will gar nichts, ich will nur, dass du mich von der Früh bis am Abend das Schlimmste zeigst, was es hier in dieser Gegend gibt. Und ich habe das dann gesehen, ich kann mich erinnern, 9 Uhr in der Früh bin ich weg den ersten Abend, kam 9 Uhr abends nach Hause und ich dachte mir, diese Nacht überlebe ich nicht. Die Qualen in mir drinnen, die waren so groß, die Schmerzen waren so tief. Ich habe Kinder gesehen, ich ging in 10 Quadratmeter Lehmhütten hinein, wo auf 10 Quadratmeter Lehmhütten ohne Strom und Wasser eine 8-köpfige Familie lebt und das 13-jährige Mädchen ist bereits schwanger vom eigenen Vater und das ist gang und gäbe. Ich habe 6-jährige Mädchen gesehen, die sich prostituieren müssen, weil sie nichts zum Essen haben. Ich habe Kinder gesehen, die verkauft werden von ihren eigenen Eltern, weil es ums Überleben geht. ich habe Tragik gesehen und Not und Elend und Leiden. Ich kam zu einem Ort und ich sagte, was ist da? Da ist ja Blut im Gras. Ja, da haben sie wieder ein Kind geopfert. Ich habe gesagt, die opfern ihr Kinder? Ja, das machen sie. Hexerei, warum? Sie opfern deswegen Kinder, und das ist nicht Einzelfälle. Sie opfern deswegen Kinder, weil es ist so furchtbar ist und sie sind sehr abergläubisch und vermischt mit spirituellen Dingen. Die glauben, dass wenn sie eines ihrer vielen Kinder opfern, dass es dann der Familie besser geht, dass irgendwie diese Götter, die sie glauben, da wird es dann besser. Und ich habe zu Debbie gesagt, es geht nicht, dass wir in einer Wohnung, zwar bescheiden, aber in einer Wohnung leben und Essen und Nahrung haben und die Kinder haben nicht einmal was zum Überleben. Ich habe gesagt, das müssen wir ändern. Ich möchte Ihnen einige Bilder zeigen. Nur damit ihr ein bisschen euch etwas vorstellen könnt. Ah, so schön ist das. Habe ich dir das Falsche gegeben? Hier. Müllhalde. Hier lebt eine fünfköpfige Familie. Was ihr hier seht, ist alles, was sie haben. Nie eine Schule, die kramen aus dem Müll was zum Essen raus. Nächstes Foto bitte. Hier, da waren wir erst jetzt wieder, kürzlich waren wir erst wieder dort. Hier ist, das ist ein ganzes Dorf, da sieht man jetzt nur einige Hütten. Das ist so ein ganzes Dorf von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Pfahlhütten. Die haben Pfähle, da gibt es keine sanitären Anlagen. Da unten drin der Müll, und wenn du dann hingehst, ich wünschte, wir hätten schon Fotos, wo man riechen kann. Nämlich mitten in diesen, diese Hütten haben auch in etwa circa 10 Quadratmeter, 10, 12 Quadratmeter, mittendrinnen ist ein Loch. Und das ist die sanitäre Anlage. Was ihr da unten alles seht, ist Menschenkot und Urin. Der Gestank ist unvorstellbar. Das ist, als die Debbie dort war, wir haben da drei Kinderhauskreise, speziell in dieser Gegend. Als Debbie dort war, am Tag zuvor, glaube ich, war es, gell, Maus? Eine Woche zuvor hat sich die Mutter hingelegt mit einem kleinen Kind oder Babykleinkind, hingelegt, der Mittag eingeschlafen. Das Kind wachte auf vor der Mutter und krabbelte runter und durch dieses Loch runter in den Kot und starb. Das sind Tragiken und Elenden, das kann man sich nicht vorstellen. Ich sage immer, wenn mir ein Österreicher einmal noch jammert, dann bocke ich ihm in den Koffer ein und sage ihm, was ein wirkliches Problem ist. In dieser Welt, weißt du, was das Problem ist? Wird meine Mama mich nächste Woche oder wird meine Mama mich heute an den Nachbarn verkaufen oder nicht? Ich meine, verkaufen, prostituieren. Wir haben heute ein neues Kind in unser Waisenhaus bekommen, ein 11 Tage altes Baby. Nächstes Bild bitte. Dieser Junge, ich habe mit ihm geredet, 12 Jahre alt, er lebt hier. Seinen Kleiderschrank trägt er mit sich. War noch nie in einem Leben einen Tag in der Schule. Nie noch einen Tag in der Schule. Der wird nie wieder lesen noch schreiben können, das heißt, die Geschichte wiederholt sich. Nächstes Bild bitte. So kommen die Kinder zu uns ins Waisenhaus, oft missbraucht, ausgestoßen. Nächstes Bild bitte. Das ist das Normale, das Tägliche. Der Alltag, so nehmen wir sie auf. Nächstes Bild bitte. So kommen die kleinen Kinder zu uns. Hoffnungslos, ausgestoßen. Nächstes Bild. Ist das die Victoria, Maus? Die Victoria. Die kam zu uns ins Waisenhaus mit 6 Monaten. Jede Frau, die Kinder hat, wird mich verstehen. Sie kam mit 6 Monaten zu uns und wog 3 Kilo. Meine Jungs haben fast 4 gewogen bei der Geburt. 6 Monate alt, 3 Kilo. Liebe kleine Victoria, und das ist meine liebe Debbie. Nächstes Bild bitte. Der Junge, der rechts in den Armen meiner lieben Debbie ist, der Jean, 6 Monate altes Baby. Kam zu uns, weil er bereits mit diesem Alter sexuell missbraucht wurde. Ich weiß nicht, ob es noch ein Bild gibt. Hier Zuba von dem Waisenhaus, den wir begonnen haben, damit wir noch für mehr Kinder Platz haben. Nächstes Bild. Hier wird fleißig zugebaut. Wir haben 4000 Quadratmeter Platz. Noch einmal 2 Häuser mit je 110 Quadratmetern. Gibt es noch ein Bild? Der Zuba ist inzwischen schon fertig. Steht fertig, verputzt, eingerichtet. Nächstes Bild bitte. Schau mal an, so schön. Wir haben die besten Betten, die bequemsten Matratzen, die schönsten Häuser. Ich habe gesagt, wir bauen niemals irgendwas Billiges. Aber wisst ihr, da wo wir sind, ist Armut. Rundherum ist Armut und mitten im Armut steht das herrlichste Haus. Wirklich. Gott, David, wenn es reingeht, Qualität, top. Ich habe immer gesagt, die Kinder kommen nicht von diesen Zuständen zu mir und kommen hier rein und sagen, aber der Gott, den du dienst, der ist aber auch nicht viel besser als den, den ich erlebt habe. Die Kinder kommen rein und die werden sehen, Gott ist gut, Gott ist gütig, Gott versorgt und Gott kümmert sich um uns. Schau mal an, wie sie friedlich schlafen, die Babys in unserem herrlichen Waisenhaus. Gibt's noch was? Das war's, glaube ich. Das war's. Wenn ihr Interesse habt, der wir hat hinten eine Liste, wir verschicken einmal im Monat einen Rundbrief. Wir tun das nicht, um von euch Spenden zu kriegen, das sage ich euch gleich, das tun wir nicht. Wir haben mit Gott klar ausgemacht, wir werden nie jemand um einen Cent bitten. Als wir begonnen haben mit dem Waisenhaus, wir wussten ja gar nicht, wie man das macht. Irgendwann hat jemand gesagt, habt ihr einen gemeinnützigen Verein? Ich habe gesagt, ah, den braucht man auch. Haben wir einfach gedacht, kaufen wir ein Grundstück, bauen wir ein Haus, nehmen wir Kinder auf. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, wir haben alles rechtlich gemacht, alles perfekt gemacht. Und einen Rundbrief verschicken wir einfach, um Informationen zu geben. Wir haben deswegen ihn gemacht. Die Leute sind an uns herangetreten und haben gesagt, Rainer, das bricht mir das Herz, wie kann ich helfen? Und ich habe gesagt, weiß nicht. Und Debbie hat eine Liste, ihr könnt euch gerne eintragen. Wenn ihr nicht aus Österreich seid, dann dazu schreiben ein D für Deutschland. Wenn ihr aus der Schweiz seid, dann zuschreiben CH für Schweiz, damit ihr den Deutschen, den Österreichischen oder den Schweizer Rundbrief gibt. Den schicken wir einmal im Monat aus und dann wisst ihr, was immer passiert und was der herrliche Dinge getan hat. Und das Wichtigste, was wir immer brauchen, ist Gebetsunterstützung. Wir haben zum Beispiel ein Mädchen, das 2,5 Jahre ist sie, gell? 2,5 Jahre und ein verrückter Richter, der sich aufspielen wollte, weil er die Urlaubsvertretung gemacht hat von einem anderen Richter, hat sich entschieden, das Kind kommt aus dem Waisenhaus heraus und ist zurückgekommen zu einer Mutter, wo sie schon Missbrauch erlebt hat und was weiß ich, was alles. Und wir haben uns gewehrt, gesagt, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Doch, raus. Und dann haben wir erfahren, Nachbarn haben gefilmt, die Kind ist tagelang liegen geblieben. Ohne Essen im Dreck und dann ist sie missbraucht worden, wiederum und das wurde sogar mit Beweis und Dokumenten und dann ist die Direktorin unseres Waisenhauses, die ist die Beste, ich sage immer, es gibt in ganz Brasilien keinen Besseren, die ist wie ein Geier, schützt sie die Kinder. Die ist hingefahren zu diesem Gerichtsmann und hat sofort gesagt, jetzt sofort einmal, hier ist die Beweise, schau mal, was mit dem kleinen Mädchen wieder geschieht, schau mal, was du gemacht hast. Sofort die Polizei, rein ins Haus, Mädchen raus, zurück ins Waisenhaus. Und da ist sie jetzt wieder. Wir haben herrliche Erlebnisse, wo wir die Leute gebeten haben, bitte betet speziell für diese Situation. Und gestern kam ihr 11 Tage alte Bruder zu uns ins Waisenhaus. Okay, so viel. Jetzt machen wir noch den letzten Teil, den letzten Session, wie ihr das so sehr gewünscht habt, über das Gebet des neuen Bundes. Gebet im Neuen Bund, eine sehr komplizierte Sache, ja oder nein? Für mich eigentlich nicht, wenn man das vollbrachte Werk des Kreuzes versteht. Ich werde ganz bewusst müssen schnell durchgehen von der Zeit her, aber wir werden das schaffen. Gebet ist ein wundervolles Geheimnis. Für mich ist Gebet die Einladung Gottes, mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm zu kooperieren. Mich hat jemand einmal gesagt, Reinhard, kannst du Gebet mit einem Satz beschreiben? Und ich habe lange nachgedacht. Die Frage, ob wir beten müssen, die stellt sich ja sowieso noch. Jeder Christ betet, klar. Die Frage ist nur, wie wir beten müssen. Und das ist die wichtige Frage. Und ich habe lange nachgedacht, wie kann ich Gebet mit einem Satz beschreiben? Denn die meisten Leute sagen ja, Gebet ist mit Gott reden, Gebet ist... Wenn ich euch fragen würde, jeder würde eine andere Definition haben. Was ist Gebet wirklich? Und nach langem Hin und Her überlegen, habe ich gesagt, eigentlich, wenn ich wirklich Gebet mit einem Satz beschreiben müsste, für mich ist es, Gebet ist, mein Herz mit Gottes Herz in Einklang zu bringen. Im Neuen Bund beginnt alles mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes, inklusive das Gebet. Wie ich euch gesagt habe heute Nachmittag, wir geben alles in die Zukunft und Gebet haben wir auch so gehandhabt. Ich bete, überzeuge Gott, das zu tun, worum ich ihn bitte, und wenn ich ihn überzeugt habe, wird er das tun, wofür ich ihn gebeten habe. In wie vielen Gebetsveranstaltungen war ich, in wie vielen Meetings war ich, und ich habe selbst so gepredigt vor vielen, vielen langen Jahrzehnten. Nämlich, wir haben 2. Chronik 7, Vers 14 verwendet, um das Volk Gottes, um die Gemeinde, um die Christen zum Beten motivieren. Wenn aber mein Volk, das bei meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und von ihren bösen Wegen umkehrt, so werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Habt ihr den Bibelvers schon gehört? 2. Chronik 7, Vers 14. Kennt ihr alle diesen Vers? Ist euch schon alle gesagt worden, das ist das, was wir tun müssen? Aber warum ist das Land noch nicht geheilt? Dieser Vers hat absolut nichts zu suchen im Leben eines Christen des Neuen Bundes. Noch einmal. Dieser Vers hat absolut nichts zu suchen im Leben eines Christen im Neuen Bundes. Ich sag dir, warum nicht. Schau her. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt, ist die erste Bedingung. Zweitens, betet. Drittens, um mein Angesicht suchen. Hat er sich leicht versteckt? Zeig mir im neuen Bund, wo wir ihn suchen müssen. Er wird ein Belohner sein, die ihn aufrichtig suchen. Sehr gute Stelle, Hebräer 6, Vers 11, Vers 6. Worum geht es in diesem Vers? Geht es um das Suchen oder geht es um Glauben? Es geht um Glauben daran, was er getan hat. Sehr gut aufmerksam, Michael. Hör zu. Dieses den Herrn suchen, das wir gelernt haben, war diese Idee. Wenn ich ihn lang genug mit aufrichtigem und ganzem Herzen suche, dann lässt er sich finden. Das sagt dir das Wort Gottes. Wenn er mich von ganzem Herzen sucht, dann lässt er sich finden. Aber im neuen Bund ist er bereits gefunden worden. Da ist das Suchen, hat eine völlig andere Bedeutung. Nicht die Bedeutung, ich muss ihn jetzt aufrichtig suchen. Schau, es geht mir noch weiter. Bleib bitte 2. Chronik 7, Vers 14. Und wenn ihr von euren Wegen umkehrt, dann werde ich vom Himmel her antworten und das Land heilen. Worum geht's hier in diesem Vers? Worum geht's hier in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang? Das heißt, Gott beantwortet das Gebet nur, wenn erstens der Mensch sich demütigt, zweitens, wenn er betet, drittens, wenn er das Angesicht sucht und wenn er von seinen bösen Wegen kehrt. Sonst wird dieses Gebet nicht beantwortet. Warum ist das so? Schau mal den Vers zuvor an. Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land aufzufressen, oder wenn im Besten mein Volk sende, lass mal hier stehen. Was war der alte Bund? Wie hat der alte Bund funktioniert? Ihr sündigt, der Fluch kommt. Der Fluch kann nur abgewendet werden, wenn ihr jetzt euch dementsprechend ändert. Weil der alte Bund war ja folgendes. Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, wo klar festgelegt wird, wie sie miteinander umgehen. Der alte Bund war klar festgelegt. Ihr haltet das Gesetz, ihr seid gesegnet. Ihr haltet es nicht, Heuschrecken, Pest, Krankheit, verflucht, Himmel verschlossen. Wie kannst du das rückgängig machen? Indem du jetzt wieder dich demütigst, Gott gehorchst und so weiter und so fort. Warum werden unsere Gebete im neuen Bund geantwortet? Werden sie beantwortet aufgrund irgendetwas, das du tust oder aufgrund des vollbrachten Werkes des Kreuzes, ist meine Frage. Danke. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Im neuen Bund geht es nicht darum, dass wir durch irgendetwas, was wir tun oder bitten, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Denn diese Sachen, das war völlig logisch im alten Bund, völlig klar. Wenn du gesündigt hast, dann stehst du im Schlamassel und das kannst du nur wieder lösen, wenn du dich an die Regeln des alten Bundes hältst. Aber in den neuen Bund sind wir in Christus hineinversetzt. Das heißt, im neuen Bund ändert sich alles, auch das Gebetsleben und wie wir beten und wo wir beten und warum wir beten und wie lange wir beten. In der Bibel habe ich 650 Gebete aufgelistet gefunden. In der Bibel habe ich von diesen 650 Gebeten etwa 450 Gebete gefunden, die beantwortet wurden. 25 Mal habe ich gefunden, dass die Bibel sagt, dass Jesus gebetet hat und Paulus erwähnt Beten 41 Mal. Also Gebet ist wichtig. 5 Mal habe ich in der Bibel gefunden, dass gewisse Haltungen im Gebet aufgelistet werden. Sitzen, stehen, knien, sich aufs Angesicht werfen und mit erhobenen Händen. Paulus sagt das ja auch. Ich will, dass Menschen heilige Hände, Männer heilige Hände erheben im Gebet. 9 verschiedene Arten von Gebet sind in der Bibel aufgeschrieben. Und das Problem ist, oder eines der großen Probleme ist, dass wir die verschiedenen Arten von Gebet verwechseln. Wir reden einfach vom Beten. Aber die Fürbitte ist ein anderes Gebet als das Gebet für mein persönliches Leben. Und im neuen Bund, alles, was wir tun, beginnt immer mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Der Bund, den wir haben durch Jesus Christus, Gott und der Vater haben den Bund gemacht, ich bin in Christus, der Bund muss die Basis sein für alles, was du in deinem Christenleben tust und erlebst, auch für die Art und Weise, wie du betest. Und das Interessante und das Wichtige, was wir verstehen müssen, im alten Bund werden oft dieselben Worte verwendet wie im neuen Bund, aber der Prozess und die Anwendung dahin haben sich radikal verändert. Ich erkläre euch das. Zum Beispiel Gebet. Ist Gebet nach wie vor wichtig? Ja, aber der Prozess des Gebetes und die Anwendung sind radikal anders im neuen Bund. Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit etwas Neues durch die Gnade? Nein. Gerechtigkeit war immer schon ein Wort in der Bibel. Immer. Nur im alten Bund war die Gerechtigkeit, der Prozess dahin war völlig anders im neuen Bund. Im alten Bund war er durch deine Werke, das hat keiner geschafft, darum war es nicht gerecht. Im neuen Bund ist der Prozess der Gerechtigkeit wie? Christus wurde mir zur Gerechtigkeit. Ich wurde zur Person der Gerechtigkeit verwandelt durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Heiligung. Ist Heiligung ein alt- oder ein neubündliches Wort? Heiligung ist ein Wort, das im alten Bund und im neuen Bund vorkommt. Das Wort ist dasselbe. Im alten Bund geht's so, heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder tun. Heiligt euch. Im neuen Bund geht's so, Christus ist mir geworden zur Heiligung. Ich bin heilig, weil ich geheiligt bin durch Jesus Christus. Das Wort ist dasselbe. Aber der Prozess dahin und der Weg ist ein ganz, ganz anderer. Und indem und dadurch im neuen Bund alles andere ist, alles anders ist als im alten Bund, müssen wir auch verstehen, wir können Gebet nicht einfach übernehmen vom alten Bund. Und viele von uns haben leider Gottes das Beten falsch gelernt. Und das Problem ist, dass Beten ja was Wichtiges ist. Wichtig, wichtig, wichtig, wichtig. Hör zu, in meinem eigenen Leben, mein Leben ist so, erfolgreich ist das falsche Wort, mein Leben ist so, wie soll ich sagen, ja, erfolgreich. Mein Leben ist so erfolgreich, wie auch mein Gebetsleben ist. Das heißt, das, wie mein Leben läuft, hat direkt zu tun mit meinem Gebetsleben. Wenn ich nicht ein Gebetsleben habe, dann wirst du das in meinem Leben merken und jeder andere wird es auch merken. Der Erste, der das merken wird, ist meine Frau. Für mich ist einer der Verse, die ein richtiger Schlüsselvers geworden sind für mich, ein wirklicher Schlüsselvers, ist Markus Kapitel 1, Vers, wo steht er? 36. Markus 1, 36. Denke ich mal. Schauen wir mal. Der Emanuel findet alles. Markus 1, 36. Nein, schau mal 35. Ja, genau. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete. Das war Jesus. Wenn Jesus aufstehen musste, bevor noch die Sonne aufgegangen ist, um zu beten, brauche ich es doch mindestens, wenn nicht noch mehr als er. Also für mich ist eins klar, ohne ein funktionierendes Gebetsleben geht nichts. Absolut klar. Und ich habe mir die Gewohnheit angeeignet, auch wenn es noch dunkel ist, aufzustehen zum Gebet. Das hat sich eigentlich so eingebürgert, dass ich gesagt habe, Heiliger Geist, ich hasse Wecker. Wecker sind für mich, du schlafst so richtig friedlich und dann plötzlich geht's. Und dein Tag fängt schon so an. Furchtbar. Und ich habe vor langen Jahren, vor vielen Jahren, wirklich lange, lange her, habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich will nie mehr wieder in meinem Leben von einem Wecker aufgeweckt werden. Nie mehr wieder. Das will ich nicht mehr. Ich will von dir aufgeweckt werden. Frag meine Frau, wie oft sie den Wecker hört im Jahr. Oft kommen wir Mitternacht nach Hause und wir müssen um 3 Uhr aufstehen, weil wir zum Flieger fahren müssen, woanders hin abreisen. Sie hört trotzdem keinen Wecker. Denn der Heilige Geist weckt mich auf, jeden Morgen. Und wenn ich munter werde, egal welche Uhrzeit, die erste Frage, die ich immer sage, Heiliger Geist, bist das du? Manchmal sagt er, nein, du musst ludeln gehen. Dann gehe ich halt ludeln. Ludeln heißt aufs Klo gehen. Dann sagt er, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Geh aufs Klo. Dann gehe ich aufs Klo, gehe zurück ins Bett und schlafe wieder friedlich ein. Und meine erste Frage, wenn ich munter werde, ist immer, Heiliger Geist, bist das du? Und wenn er sagt, ja, dann sage ich, okay, dann stehe ich auf. Manchmal ist es nach 2 Stunden Schlaf, manchmal nach 3 Stunden Schlaf, manchmal nach mehr Schlaf. Spielt keine Rolle. Wenn der Heilige Geist mich aufweckt zum Beten, stehe ich auf zum Beten. Aber eins kann ich dir sagen, er weckt mich jede Nacht auf. Absolut. Wecker gibt's bei mir nicht. Warum? Weil Gebet ist ein Schlüssel, auch im Leben des neuen Bundes. Nur das Problem ist folgender, wir haben nämlich nicht gelernt, wie wir richtig beten. Und ich möchte nicht über 20 Arten oder des Gebetes reden, so viel gibt's ja gar nicht. Aber ich möchte auch nicht über all die verschiedenen Arten des Gebetes reden. Ich möchte heute nur euch so Schlüsselanstöße geben, damit ihr selbst was damit machen könnt, über 2 Arten von Gebet. Erstens über die Fürbitte, zweitens über unser persönliches Gebetsleben. Die Fürbitte ist etwas, wo ich zwischen Gott und jemand anders stehe. Entweder zwischen Gott und einem Land, zwischen Gott und einer anderen Person, zwischen Gott und einer Situation. Da im neuen Bund alles und absolut alles mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes beginnen muss, muss auch die Fürbitte mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes beginnen. Was heißt das? Wenn ich vor Gott komme und ich bete für meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine unerretteten Verwandten, meine was weiß ich, dann was haben wir gemacht? Wir haben Folgendes gemacht. Wir schauen auf das Problem, wir treten in Fürbitte und wir versuchen Gott zu überzeugen, unser Problem zu lösen. Und das ist absolut der falsche Ansatz, der grundgravierende falsche Ansatz. Und ich werde euch sagen, warum. Weil der Fokus in unserer Fürbitte, den legen wir auf das Problem und dann versuchen wir ihn zu überzeugen, das Problem zu lösen. Erstens brauchst du Gott von nichts zu überzeugen. Zweitens, jedes problemfokussiertes Gebet macht nichts anderes als zerstört den letzten Funken von Glauben in deinem Herzen. Denn Gott ist nicht ein Problemdenker, Gott ist ein Lösungsdenker. Die Lösung für deine Situation, die gibt es bereits im Himmel. Hör zu, der Heilige Geist betet für dich und Jesus ist auch dein Fürbitter. Ist es nicht viel intelligenter, wenn wir die mit denen im Gebet mit übereinstimmen, als sie versuchen zu überzeugen, mit uns zu übereinzustimmen? Das heißt, in der Fürbitte, der Schlüssel ist so. Herr, was sagt der Himmel? Was sagst du? Wie siehst du die Situation? Was sagst du über die Situation? Gib mir dein Wort über die Situation. Sag mir, was du denkst über die Situation. Ich will mal wissen, was du und was dein Sichtpunkt von dieser Situation ist. Und was dann geschieht, ist Folgendes. Dann lernst einmal die Pappen zum Häuten. Und das ist zu schwierig. Für einen engagierten Christen im Gebet still zu sein, ist so schwierig. Ein Pastor hat mir gesagt, ja, aber Reinhard, wenn ich so bete, wie du sagst, dass ich beten soll und nichts reden darf, was tue ich dann noch beim Beten? Ruhig sein und hören. Hören. Herr, was sagst du über diese Situation? Und wenn der Herr mir zeigt, schau her, das ist so, aber wir haben doch viel lieber ein Beten. Gib mir einfach 5 Regeln und die bete ich runter. Ich leier die runter, dann kann ich mein Häkchen machen. Das Zentrum des neuen Bundes ist eine intime Beziehung mit Gott. Und in dieser intimen Beziehung mit Gott führt und leitet dich der Heilige Geist. Und wenn du das nicht willst, dann geh irgendwo hin in eine andere Religion, die machen so. Aber im Christentum ist es kein Platz dafür, dass wir nicht vom Heiligen Geist geleitet werden. Und wenn wir lernen, den Heiligen Geist zu fragen, was ist das, was siehst du das? Plötzlich haben wir Himmelsperspektive, göttliche Perspektive und dann können wir auch im Glauben beten. Weißt du warum? Weil dann weißt du, jetzt weiß ich ganz genau, was Gott über diese Situation sagt. Und dann können wir fokussiert, spezifisch, geleitet vom Heiligen Geist in die Fürbitte gehen und diese Situation zum Herrn bringen, bis wir entweder die Änderung sehen oder im Herzen die Sicherheit haben, jetzt ist das getan. Und dann ist das erledigt. Ich gebe euch ein Beispiel für Michael. Ich war in Brasilien und da wurde ich gebeten, ins Krankenhaus zu gehen, um für eine krebskranke Frau zu beten. Die krebskranke Frau war die Mutter einer ganz hochrangigen Person. Und ich ging dann hin, ich ging rein ins Krankenhaus und die hat schon gewartet, die Tochter. Und als ich reinging und meine Hände auf den Kopf des Kranken legte, sagt der Heilige Geist zu mir, brauchst kein Gebet mehr dafür verschwenden, die Sache ist besiegelt, die Sache ist erledigt, die stirbt gleich. Ich sage, okay. Ich komme nach Hause, der Debbie sagt, und wie war's? Ich habe gesagt, okay. David sagt, lüg nicht. Wie war's? Ich habe gesagt, okay. Sagt, nein, es war nicht okay. Ich sage, irgendwas war. Hat dir der Herr gesagt, sie wird sterben? Ich habe gesagt, ich will darüber nicht reden mit dir. Ich habe es gewusst. Wie du bei der Tür reingekommen bist, habe ich gewusst. Ich habe gesagt, versprich mir, dass du niemand sagst. Okay, ich verspreche es dir. Warum habe ich weder der Frau noch was gesagt? Sie war übrigens christgläubig, bekehrt, war unterwegs zum Himmel. War es nicht der Wille Gottes, sie zu heilen? Ist immer der Wille Gottes, sie zu heilen. Warum hat der Herr dir gesagt, dass ich sterben will? Das interessiert mich nicht. Die Frage habe ich mir auch nicht gestellt. Das ist nicht mein Problem, das ist seine Sache. Da kann es viele Gründe geben. Es kann sein, dass die Frau in dem Herzen gesagt hat, ich will lieber in den Himmel, lasst mich hier los, hört auf zum Beten. Keine Ahnung, was sich da abgespielt hat. Das war auch gar nicht mein Problem. Ich habe die Stimme Gottes klar gehört. Alles fängt mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes an. Das heißt beim Herrn. Der Herr hat zu mir klar gesagt, da braucht ihn für beten. Die Sache ist abgeschlossen. Und was geschah? Die nächsten etwa, ich weiß nicht, vielleicht 8 Wochen, jeden Sonntag im Gottesdienst von tausenden Leuten. Tausende. Jeden Sonntag ging es so. Lasst uns alle aufstehen und lasst uns für diese Dame beten. Und alle haben gebetet, gefleht, geschrien, dass Gott sie heilen sollte. Ich war der Einzige, der nicht aufgestanden bin und nicht gebetet habe. Der Einzige. Was war am Ende? Nach einigen Wochen starb sie. Und was ist los? Warum hat der Herr die Gebete nicht geantwortet? Weil ich sie gar nicht hätte beten sollen. Alle waren enttäuscht, nur ich nicht. Ich ging hin zum Begräbnis. Als ich zum Begräbnis ging, war der Sarg da und diese Tochter war neben dem Sarg Und ich schaute mir die Augen und ich sagte, Pastor Reinhard, drüben sagt jeder Pastor immer, Pastor Reinhard, als du im Krankenhaus meiner Mutter warst, hast du gewusst, dass sie sterben wird? Hat Gott dir das gesagt? Und ich habe gesagt, ja. Aber ich möchte euch was sagen. Es kam eine Krise, die einen 20-jährigen Dienst dieser Frau fast zerstörte. Diese Frau hat einen der größten Dienste der Welt in ihrem Bereich. Sie kam in eine Glaubenskrise und beinahe gab sie den ganzen Dienst auf. Wisst ihr warum? Die Frau hat jeden Tag 3 Stunden intensiv gefleht. Das hat mir ihr Ehemann gesagt. Jeden Tag 3 Stunden intensiv gefleht, dass Gott ihre Mutter heilt. Und nach 8 Wochen stirbt die Mutter in etwa. Und sie kam in die tiefste Glaubenskrise. Sie hat gesagt, wie kann ich noch vor 1000 Menschen stehen, die ich leite und ich führe, wenn ich nicht mal den Glauben habe für meine eigene Mutter. Und ich habe viel Wochen, Stunden, Monate mit ihr gebracht, um ihr dadurch zu helfen. Was will ich damit sagen? Ich will damit nur eines sagen. Wie viele Gebete, die beten wir, es gibt weder Glauben in unserem Herzen, noch gibt es Gewissheit, was Gott überhaupt will, aber wir machen es einfach zur religiösen Übung, da haben wir ein Problem, das Erste, was wir tun, wir müssen Gott damit bestimmen, das Problem zu lösen. Hör zu, meine erste Reaktion in einem Problem ist niemals Gebet. Frag meine Frau, was meine erste Reaktion ist in jedem Problem. Liebling, was ist meine erste Reaktion in jedem Problem? Sie hält die Augen vors Gesicht und sie sagt, ich will das nicht sagen. Meine erste Reaktion in jedem Problem ist die, danke Jesus. Sage Gott Dank in allen Dingen, danke Herr. Danke Jesus, du bist so genial, danke Jesus. Die zweite Reaktion ist diese, Herr, was sagst du über diese Situation? Meine erste Reaktion ist niemals vor Gott zu kommen und ihm zu überzeugen, dieses Problem zu lösen. Niemals. Die erste Reaktion ist, ihm einmal zu danken, weil er ist genial und er ist super und der neue Bund funktioniert wunderbar. Und die zweite Reaktion ist, Herr, was sagst du jetzt über diese Situation? Manchmal sagt er mir, in die Fürbitte zu gehen. Manchmal sagt er mir, sprich Befehle aus. Manchmal sagt er mir, geh nur auf die Knie, ist vor kurzem so geschehen. Geh auf die Knie und ich sage, okay, ich gehe auf die Knie. Und dann kam Seufzen aus mir heraus, um 3 Uhr in der Früh war das, 1 Stunde lang, nur so. Und nach 1 Stunde war das alles weg und der Heilige Geist sagt, steh auf, danke, das Gebet ist beantwortet. Und bumm, ist das Wunder geschehen. Geh mal rauf, Römer 8, Vers 26, bitte, Manuel. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber der Geist unseren Stärken zu Hilfe, weil wir sind so starke, super geniale Christen. Wir wissen ganz genau, wie wir beten sollen. Ah, wirklich? Ebenso kommt der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen ja ganz genau, wie wir beten sollen. Wenn wir ein Problem haben, wissen wir schon, wie wir den Himmel bestimmen, dass er das Wunder freigibt. Steht das? Wirklich nicht. Aber jeder Christ, mit dem ich rede, der weiß genau, wie wir beten. Ist es nicht so? Ich habe ein Problem in der Arbeitsplatz, was machen wir? Ja, beten wir, ich weiß genau, wie wir beten. Komm, beten wir. Wir wissen ganz genau, wie wir beten sollen. Aber die Bibel sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Wann hast du letztes Mal den Geist Gottes durch dich ein Gebet beten lassen, für das es keine Worte gibt? Hör zu, ich habe einen guten Tipp für dich. Bet mal dieses Gebet von ganzem Herzen. Herr, zerbrich mein Herz für alles, was dein Herz zerbricht. Und du wirst beginnen, die Tränen zu weinen, die der Herr weint für die Verlorenen. Und die mit Tränen sehen, die werden auch mit Freude ernten. Du wirst beginnen, die Tränen zu weinen für die, die die Tränen für sich selbst nicht weinen können. Du wirst beginnen, stöhnen und zu seufzen, weil du keine Worte mehr findest, das auszudrücken von dem allmächtigen Gott, was ausgedrückt gehört. Und wir müssen lernen, das Fürbitte ist nicht, ich werde Gott jetzt davon überzeugen, dass er das tut, was ich will. Gott ist weder ein Hampelmann noch ein Weihnachtsmann. Darum habe ich gesagt, Gebet ist mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Und wir Christen müssen lernen, in der Fürbitte, es geht in erster Linie darum zu bringen, Herr, ich will mein Herz mit deinem Herz in Einklang bringen. Hör zu, heute Nachmittag habe ich euch etwas gesagt, das habt ihr etwas lustig gefunden, aber das ist wichtiger und tiefgründiger, als ihr es erfasst habt. Nämlich drei kannst du nicht in das Licht führen, Gott, deine Frau und dein Herz. Hör bitte gut zu. Du kannst dein Herz nicht hinters Licht führen. Dein Herz funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Du kannst dein Herz nicht hinters Licht führen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Glaubt mir, ich habe mich mit dem befasst seit über 25 Jahren. Ich habe jede Bibelstelle ausgedruckt, wo das Herz erwähnt wird, im Urtext. Beinahe 1000 Bibelstellen. Hab die alle ausgedruckt. Ich ackere die seit, ich weiß nicht, über 20 Jahre durch. Studiere das durch und befasse mich damit. Du kannst dein Herz nicht hinters Licht führen. Wenn dein Herz in Wirklichkeit nicht im Einklang ist mit den Dingen des Himmels, dann wirst du nicht den Sieg des vollbrachten Werkes Kreuzes erleben. Und was geschieht mit unseren Herzen, Freunde? Folgendes geschieht. Wir beten, und das Beten haben wir falsch gemacht, nämlich nach dem Altbundmuster. Ich bin hier, du bist oben, ich überzeug dich und dann tust du was. Und dann haben wir eine Trefferquote von etwa 50-50. Weil die Heftenprobleme, die hätten sich auch ohne unserem Gebet gelöst und die anderen, die lösen sich nicht. Ich habe vor kurzem in einer Gemeinde nach dem Gottesdienst beim Abendessen gefragt. Ich habe ein Seminar gemacht über diese Dinge. Das Thema des Seminars war Leben ohne Einschränkungen. Und den Pastor, den hat die Sicherung rausgehaut. Aber die wollten, dass ich das Seminar mache. Der Pastor ist gesessen und der hat sich nicht mehr ausgekannt, wo er jetzt hingekommen ist. Und als ich Gebet gelehrt hatte über das Gebet des Neuen Bundes, danach saßen wir am Abendessen im Restaurant und er sagte mir, aber Pastor Reinhard, das ist verrückt. Das ist verrückt, ich bin jetzt 30 Jahre im Dienst, jetzt kommst du da rein und plötzlich sagst du mit einigen Worten vor der ganzen Gemeinde, dass alles, was ich mein ganzes Christenleben geglaubt habe und alles, was ich die Gemeinde 30 Jahre gelehrt hat, ist falsch. Was machst du da? Ich habe gesagt, darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe gesagt, hier ist meine Frage. Wie viel, welcher Prozentteil von aller Gebete, die du in einem Christenleben gebetet hast, wurden von Gott beantwortet. Bevor er den Mund aufmachen kann, sagte seine Frau, um Gottes Willen, nur ein ganz kleiner Prozentteil, sagte seine ehrliche Frau. Und ich sagte, ah, wirklich? Hat Einstein nicht gesagt, es ist die Definition von Wahnsinn, heute das Gleiche zu tun wie gestern und ein anderes Resultat zu erwarten? Also wir beten heute weiter, wie wir schon Jahrzehnte gebetet haben, ohne Resultate, aber wir warten, dass sich endlich doch etwas ändert. Das ist ein Wahnsinn, gell? Was ist das Problem? Hier ist das Problem. Du kannst dein Herz nicht vors Licht führen. Folgendes geschieht. Du betest, nichts geschieht. Jedes Mal, wenn das so ist, verschließt sich dein Herz mehr. Jedes Mal, wenn du das machst, verschließt sich dein Herz mehr. Aber als Christ musst du beten, also machst du weiter. Dann kommt der Punkt, da ist Beten Frust, religiöse Übung, aber tun müssen wir es halt. Es ist weder Glauben dabei, noch Spaß dabei. Ich möchte dir was sagen, wenn im Beten kein Spaß dabei ist, dann sind wir nicht im Neuen Bund. Das Beten, das ich kenne, ist Genuss, ist Freude, ist herrlich, ist Beziehung, ist... Und in der Fürbitte ist es so wichtig, dass wir zuerst einmal vor Gott kommen und sagen, Gott, ich bin so schwach, ich weiß ja gar nicht, was ich beten soll. Aber du weißt alles, der Heilige Geist hilft mir dabei. Himmel, du weißt alles. Himmel, ich will sehen, was der Himmel jetzt in dieser Situation tut. Und dem gebe ich mich hin. Und manchmal sprichst du klare Befehle aus und die Sachen ändern sich. Manchmal trittst du die Fürbitte, die Sachen ändern sich. Manchmal fangst du an im Seufzen und die Sachen ändern sich. Wenn wir die Gebete des Himmels beten, dann werden diese Gebete auch Resultate bringen. Und dein Herz wird niemals verschlossen, niemals betrübt und sich niemals verkrampfen. Manchmal frustriert das meine Frau so richtig doll und ein bisschen. Aber sie ist eine wirklich gute Frau. Wir haben so viel Gebetsleben von irdischer Perspektive aus begangen. Auch Fürbitte. Schau mal her. Die Bibel sagt klipp und klar, dass wir versetzt sind in himmlische Ortschaften mit Jesus Christus. Mein Gebetsleben, mein Fürbitte, ich rede jetzt nur von der Fürbitte. Meine Fürbitte muss von der Position des Himmels sein. Hör zu. Sagen wir, du bist jetzt in Fürbitte für eine Situation, wo es ausschaut, da gibt es eine Niederlage. Gibt es im Himmel Niederlage? Also, das Gebet muss von der Position des Sieges sein, nicht von der Position der Niederlage. Wir beten Probleme, anstatt die Lösungen des Himmels über unsere Sachen zu deklarieren. Wie oft verkrampfen wir uns so hinein in das Lösen des Problems, anstatt mal zu sehen, wow, der Gott, der gesagt hat, ich bin Licht und es war Licht, ist derjenige, der mich seine himmlische Perspektive sehen lässt. Denn ich bin auf himmlischen Orten versetzt mit Jesus Christus und von dieser himmlischen Perspektive beginnen jetzt meine Gebete. Und wenn wir das verstehen würden, welche Autorität wir haben in der Fürbitte des neuen Bundes, nämlich uns zu vereinen mit dem Himmel und die Sachen des Himmels auf dieser Erde freizusetzen, durch die Fürbitte und durch diese Art von Gebete, wisst ihr was, dann würde uns das Beten Spaß machen, weil plötzlich sind wir mit Gott vereint in himmlischen Orten und wir können von diesen himmlischen Regionen aus die Kraft und die Autorität und die Herrschaft Gottes freisetzen, da wo wir gerade sind. Und das ist das, was die Gemeinde lernen muss. Auch wenn wir für die Regierung beten. Die Frage ist nicht, welche politische Färbung du hast und trag die rein ins Gebet. Zu mir kam eine Dame, die hat gesagt, Reinhard, bet für mich, bet für mich, bet für mich. Ich habe gesagt, ja, was willst du denn? Sie musste eine Prüfung machen in Brasilien. In Brasilien gibt es eine Prüfung, dass du Staatsbediensteter werden kannst und dann bist du pragmatisiert den Rest deines Lebens, verdienst irrsinnig gut und pragmatisiert. Damit du dich überhaupt bewerben kannst für so einen Job, brauchst du diese Prüfung, diese Uni-Prüfung. Jeder, der diese Uni-Prüfung besteht, jeder, dem ist garantiert, dass er einen Regierungsjob kriegt irgendwo. Aber relativ wenige kommen überhaupt dahin, dass sie überhaupt dort zu dieser Prüfung kommen und die Prüfung bestehen. Dann sagte diese Frau zu mir, ja bitte, ich mache diese Prüfung und bete, dass ich die Prüfung bestehe. Ich habe gesagt, na, Reinhard, ich habe gesagt, wie viel kommen denn zur Prüfung? Ja, so und so viel. Wie viel bestehen denn? So und so viel. Ich habe gesagt, Moment einmal, was du mir hier sagst, ist das etwa 5% da überhaupt durchkommen und angenommen werden. In unserer Stadt sind aber ca. 30% Christen. Und ich wette, jeder dieser Christen betet dafür, dass er besteht. Jetzt bringt Gott in ein Problem. Von wem dieser 30% beantwortet das Gebet, wenn nur 5 durchkommen? Alle sagen, ich bete, dass ich es schaffe. Und Gott sagt, ja, aber ich kann nur 5% des Gebet beantworten, weil die Regierung hat das so beschlossen, so läuft das. Jetzt bin ich verwirrt. Wem soll ich jetzt das Gebet beantworten? Ihr alle betet um dasselbe Sache. Naja, wer halt intensiver betet, den werde ich einmal das erste geben. Wer nicht nur 10% gibt, sondern 13%, den gebe ich den zweiten Platz. Und wer... Aber keiner denkt dabei. Alle beten um das gleiche Sache, die gar nicht möglich ist. Ich habe zu ihr gesagt, weißt du überhaupt, ob Gott dich dort haben will? Hast du ihn schon mal gefragt, ob er dich dort haben will? Sie hat gesagt, ja, ich habe eine Sicherheit im Herzen. Gott will mich da haben, sonst wäre ich hier gar nicht hingegangen. Ich wollte in diese Richtung gar nicht gehen. Gott hat mich da hingelenkt. Ich habe gesagt, ja, wenn Gott dich da hingelenkt hat, was willst du da noch beten? Entspann dich, geh hin zur Prüfung und sag danke. Manchmal frage ich mich wirklich, was die Religion uns alles beigebracht hat. Komplizierte Sachen. Darum, alle Fürbitte, in die wir gehen, wir müssen immer rum uns wieder beim Nagel herreißen. Aber wisst ihr, wir messen ja die Macht der Gebete und jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Ich sage es vorsichtig. In der Regel messen wir ja die Effektiv der Gebete danach, wie viel und wie laut und wie lange und wie intensiv wir geredet haben und gesagt haben, was er tun muss, und nicht, wie viele Resultate wir haben. Denn wenn wir sie nach den Resultaten messen würden, hätten wir längst aufgehört, so zu beten, wie wir beten. Es gibt nur einer recht. Okay, probieren wir es noch einmal. In der Regel messen wir ja unsere Effektivität des Gebetslebens nach den vielen Worten, die wir machen, und nach der Länge der Gebete, und nicht nach den Resultaten. Warum? Hört zu. Es ist so, so schwierig für uns engagierte Christen, in seiner Gegenwart 20 Minuten in einer Gebetsversammlung still zu sein, um zu hören, was der Himmel über diese Situation will, dass wir beten. Das schaffen wir Charismatiker nicht. Die Evangelikalen schaffen es, nur die hören halt nichts, weil sie nicht glauben, dass Gott noch redet. Das war nicht abwertend, das ist so. Die können in der Stille sitzen, nur die hören auch nichts, weil die sitzen halt still, weil sie andere Theologien haben. Aber nicht, weil sie glauben, dass jetzt Gott zu ihnen redet. Aber wir engagierte Charismatiker, um Himmels Willen, in der Gebets 20 Minuten stillsitzen, absolut nicht. Weil spätestens nach 30 Sekunden wird irgendeiner nervös und wir müssen ja was sagen. Also mal sagen, wir fangen zum Beten an. Ja, beten wir schon, beten wir schon, beten wir schon. Stimmt's oder stimmt's nicht? Danke, sogar der Samuel gibt mir recht. Wie wäre es, wenn wir lernen würden, Herr, wie schaut's aus? Was sagst du dazu? Denn was geschieht in unseren Gebetsversammlungen, wenn wir für die Regierungen beten? Der eine betet, dass die Blauen gewinnen, der andere betet, dass die Blauen rausfliegen. Der dritte betet, dass die Roten gewinnen, der dritte, vierte betet, dass die Roten rausfliegen. Der fünfte betet, dass Schwarz wieder wird, der sechste betet, dass Schwarz nie mehr wieder wird. Und Gott sitzt im Himmel und sagt, so ein Tiergarten. Hab ich den geschaffen? Wir bringen ja unsere, in Englisch sagt man so schön, bring your own agenda. Wie sagt man das auf Deutsch? Genau. Wir bringen unsere eigenen Interessen ins Gebet und dann hoffen wir, dass Gott doch endlich überzeugt wird davon. Hör zu, Gebet ist dein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. Wenn wir für unsere Regierung beten, geht es nicht darum, dass der in die Regierung kommt, der du willst. Wenn wir für die Regierung beten, geht es darum, dass die Pläne Gottes und die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Gottes und die Macht Gottes sich in unserem Land verherrlicht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, denn dein ist das Reich, dein ist das Macht, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Amen. Und in Fürbitte, wenn wir nicht aufhören, mit unserem problemfokussierten Gott zu überzeugen versuchen, beten, dann wird dein Herz so frustriert werden, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du nicht mehr beten willst. Und dann haben wir ein Problem, nämlich welches Problem? Wir brauchen die Fürbitte. Die Gemeinde braucht sie, das Land braucht sie, deine Familie braucht sie. Wir brauchen die Fürbitte. Ich möchte das noch einmal sagen. Die Fürbitte ist nicht zum Lösen deiner Probleme. Die Fürbitte ist dafür da, dass die Pläne Gottes in deine Situation sichtbar werden können. Ich sage das bewusst noch einmal. Die Fürbitte ist nicht dazu da, zum Lösen deiner Probleme. Denn dazu haben die Christen in der Regel die Fürbitte missbraucht. Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, jetzt werde ich Gott dazu bringen, das zu ändern. Die Fürbitte ist nicht zum Lösen deiner Probleme. Die Fürbitte ist dazu da, dass das, was Gott auf seinem Herzen hat, durch dich und durch deine Gebete geschehen können. Und plötzlich wirst du ein Mitarbeiter Gottes. Und plötzlich sagt Gott, darf ich dich einladen, durch deine Fürbitte Partner von mir zu werden? Ich erzähle euch ein Beispiel. Einige von euch sind alt genug, können sich vielleicht daran erinnern. Ich glaube, es war 1992, da hatten wir in Wien eine Konferenz, Jesus für Österreich. Kann sich jemand an die Konferenz erinnern? Einige, ja. Mike Bickel war da, Rick Joyner war da, Mahesh Schafter war da. Und ich war damals Teil, unsere Gemeinde hatte da mitgearbeitet und mitgeholfen beim Organisieren und so weiter. Und ich kann mich erinnern, an einem Abend war ich da vorne und ich war im Gebetsteam. Und eine Dame kam zu mir und sie sagte, oh, bitte bete für mich, Reinhard. Ich habe gesagt, ja, wofür? Sie hat gesagt, bete für mich, für die Errettung meines Ehemannes. Und ich habe sie bei der Hand genommen, der Heilige Geist hat gesagt, das betest du jetzt nicht. Denn in Wirklichkeit ist dir völlig egal, ob ein Mann in die Hölle geht oder nicht. Der einzige Grund, warum sie dich bittet, für die Errettung ihres Mannes zu beten, weil sie so egoistisch ist, dass sie es satt hat, dass ihr Mann so garstig zu ihr ist. Dass ihr Mann sie so schlecht behandelt. Sie kümmert sich gar nicht um Mann, es geht nur um sie. Und ich habe sie gesagt, du, es tut mir sehr leid, aber ich kann da jetzt nicht beten dafür, weil der Heilige Geist hat mir soeben gesagt, dass da in deinem Herzen etwas nicht ganz so richtig ist, weil deine Ehe ist sehr schlecht, stimmt das? Furchtbar, mein Mann behandelt mich wie den letzten Mist. Mein Mann, und plötzlich kam der ganze Schwall aus ihr raus, wie furchtbar ihr Mann ist. Und wenn er Christ ist, dann wird er ein besserer Mann werden. Ich habe ihr gesagt, was der Heilige Geist mir gesagt hat, sie zog ihre Hand weg und drehte sich um und stampfte raus, ganz zornig. Ich hatte ja kein Problem, sie hatte es ja. Wenn du mich hast, habe ich kein Problem, hast du eins. Nächsten Tag kam sie zurück. Ich war vorne im Gebetsteam. Der Heilige Geist sagte zu mir, sie erlaubt in meinem Herzen zu wirken. Wenn sie zu dir kommt, bet für sie, weil ihr Mann wird errettet werden. Sie kam zu mir mit Tränen, ich werde es nie vergessen, in Tränen. Sie sagte, Reinhard, die Worte waren so richtig. Ich war nichts als egoistisch, nichts als selbstzentriert. Es ging mir nur um mich, um ein besseres Leben. Es ist mir egal, ob mein Mann je ein guter Mann wird oder nicht. Es ist mir egal, ob mein Mann mich je gut behandelt oder nicht. Mein Mann geht in die Hölle und das verkrafte ich nicht. Bitte bet mit mir. Ich habe gesagt, natürlich. Und wisst ihr, was ich euch damit sagen will, ist Folgendes. Wir haben die Fürbitte zu einer Technik gemacht, anstatt zu einer intimen Beziehung mit dem Gott, denn wir durch den neuen Bund in einer intimen Beziehung sind. Und wenn wir lernen, auch in der Fürbitte mit Gott so umzugehen, sein Herz zu spüren. Ich werde nie vergessen, als ich eines Tages unterwegs war in unserer ersten Gemeinde in Leoben, die wir gegründet haben. Und ich fuhr da hinauf in die Gemeinde, habe mich beim Hinfahren so vorbereitet auf, ich habe da gelehrt und gedient und prophetische Worte sind gekommen für die Leute in der Gemeinde und alles war so toll und begeistert und herrlich. Und der Heilige Geist sagte zu mir, Reinhard, hör auf damit. Ich sagte, Herr, was meinst du, hör auf damit? Er sagte, hör auf damit mit der Motivation für die prophetischen Worte, die du hast. Ich möchte dir eins sagen, ich werde dir nie ein prophetisches Wort geben, damit du eine tolle Atmosphäre in der Gemeinde schaffst und die Leute alle sagen, was bist du doch für ein großer Prophet? Ich will nicht, dass du ein Prophet bist, der meine Stimme hört und meine Stimme weitergibt. Ich will, dass du ein Prophet bist, der mein Herz spürt und mein Herz an meine Kinder weitergibt. Ich habe den Rest der Fahrt geheult. Ich habe gesagt, Herr, ich will dein Herz spüren für jede Person, der ich gegenüberstehe. Und niemand weiß es als wie die Debbie. Ich habe mehr geheult als alle anderen mit vielen prophetischen Worten, die ich weitergegeben habe, weil ich gespürt habe, was der Herr fühlt für diese Personen. Und wisst ihr, so ist es in der Fürbitte. In der Fürbitte geht es in erster Linie darum, zu spüren, was der Herr spürt. Und wenn du mal spürst, spürst, was dein Herz spürt und ihm das zurückbringst in der Fürbitte, dann sind das Fürbitten, die das Reich Gottes, den Willen Gottes, die Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes freisetzen auf dieser Erde. Und du bist nicht ein frustrierter Beter, du bist ein Beter, der kaum warten kann, dass der Herr sein Herz dir wiederum zeigt, damit du es wieder zu ihm zurückbringen kannst und zusammen mit ihm stehen kannst und großartige Dinge tun kannst hier auf dieser Erde. Das war die Fürbitte. Was ist jetzt mit dem persönlichen Gebet? Herr Reinhard, wie geht's mit meinem Gebet? Bitte, sie wird euch gegeben, sucht, sie wird ihr finden, klopfe dann. Ja, Reinhard, bitten, suchen, da ist eine Steigerung dann. Im Griechischen heißt das kontinuierlich, da, da, da, da, da. Ich habe nicht Zeit darüber, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass Jesus das nie meinte, auf diese Art und Weise, wie wir es verstehen. Ich beschreibe das in meinem Buch, besser im zweiten Buch, und zwar aus ganz einfachem Grund. Wenn ich überzeugt bin, dass um alles das, was ich brauche, ich Gott auch bitten muss, um es mir zu geben, habe ich folgende Probleme. Erstens, Epheser 1, Vers 3, muss ich aus der Bibel nehmen. Er hat mich gesegnet mit jeder geistlichen Segen der himmlischen Welt. Aber nicht nur Epheser 1, Vers 3 muss ich rausnehmen, ich muss auch 2. Petrus 1, Vers 3 rausnehmen. Da seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, dass wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, alles gegeben hat. Alles, was du brauchst, um ein Leben zu leben, nach dem Plan Gottes, nach dem Sieg Gottes, dieses herrliche, überschwängliche Leben, hat Gott dir bereits gegeben, darum brauchst du ihn nicht mehr zu bitten. Du brauchst Gott, um keine Versorgung zu bitten. Du brauchst Gott, um keine Heilung zu bitten. Du brauchst Gott, um keinen Sieg zu bitten. Ja, aber Reinhard, was ist mit dem Vater unser? Ich bin so froh, dass ihr gefragt habt, denn darüber werden wir jetzt reden. Matthäus 6, die Jünger kamen zu Jesus und die sagten Folgendes: Lehre uns beten. Warum? Sie sahen, wie Jesus gebetet hat. Wisst ihr, was ganz interessant ist? Ich kann mich erinnern, ich habe in einer der Gemeinden, die ich gegründet habe, vor über 25 Jahren, habe ich einmal über Matthäus 6 und über das Gebet gelehrt. Da habe ich Folgendes gelehrt. Der Fokus im Gebet von Matthäus 6, das Jesus uns lehrt, ist nicht auf das Beten. Ich habe damals eine Aussage gemacht, zu der stehe ich heute. Gebet ist absolut machtlos. Amen. Gute Nacht. Geh mal heim. Gebet ist absolut machtlos. Hör zu. Was hat die Religion uns beigebracht? Die Kraft liegt im Gebet. Hör zu. Der Buddhist betet. Der Hinduist betet. Wir waren in Indien, weil wir gründen dort eine Gemeinde. Wenn du wurscht, wo du reingehst bei der Tür, du musst immer vorsichtig sein, weil die haben ein paar Millionen Götter. Jedes Steinchen, jedes Blümchen könnte einer ihrer Götter sein. Ich bin rein bei der Tür, ich habe da das was so geschlagen, ich habe das einfach ein bisschen weggerückt. Die haben gesagt, greif das nicht an! Ja, das ist ja nur ein Stein, der da auf dem herumliegt. Das ist sicher ihr Gott. Okay. Die beten. Willst du mir sagen, dass da Kraft ist im Gebet? Die beten alle, die Religionen. Hör zu, was ist der Unterschied zwischen unseren Gebeten und deren Gebeten? Jesus macht das ganz klar. Wenn du betest, hör auf, viele Worte zum Plappern. Mach es nicht so wie die Heiden. Je länger wir beten, je mehr wir sprechen, desto effektiver ist das Gebet. Hör zu, ich habe mir jedes einzelne Gebet im Neuen Testament herausgeschrieben, gebetet und mit der Stoppuhr gestoppt. Schau mal, das kraftvolle Gebet in der Apostelgeschichte, ist es 5? Oder wo die Städte erschüttert wurde? 4? Apostelgeschichte 4. Die Gebete, die sind alle unter einer Minute. Alle Gebete in der Neuen Testament sind kurze Gebete. Wenn im Gebet keine Kraft ist, warum beten wir? Jesus macht es uns ganz klar in Matthäus 6. Er sagt, hör auf zum Plappern. Denn du glaubst nicht, weil du viel plapperst, dass du Gott davon überzeugen kannst. Er sagt, geh ins Kämmerlein, mach die Tür, denn dein Vater im Himmel weiß bereits, was du brauchst. Und er sagt Folgendes, der dich im Verborgenen sieht, der wird dich öffentlich belohnen. Jesus legt den Fokus vom Geben, Beten und Fasten auf den Vater, der sich kümmert, der uns liebt und der auf uns hört. Nicht auf das, was wir tun. Die Kraft ist nicht in deinem Gebet. Die Kraft liegt darin, dass es einen liebevollen Vater gibt im Himmel, der dich einladet, mit ihm zusammenzuarbeiten und zu kooperieren und etwas tut, weil du betest. Und da ist ein großer Unterschied. Denn wenn die Kraft im Gebet liegt, dann hängt alles von mir ab, wie viel, wie lange und wie doll und wie richtig ich bete. Aber wenn es abhängt vom vollbrachten Werk des Kreuzes, dann wird plötzlich Beten eine Reaktion auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Ist Kraft, wenn wir beten? Ja. Ist die Kraft im Gebet oder ist sie im vollbrachten Werk des Kreuzes? Und ich will bewusst diese kontroversielle und provokante Aussage machen, um euch wachzurütteln und zu zeigen, es geht nicht um dich, es geht darum, dass wir mit ihm, dem Schöpfer der Himmel und Erde, zusammenarbeiten und das erleben, was er vor 2000 Jahren für uns am Kreuz vollbracht hat. Wir müssen aufhören, den Fokus auf uns zu legen und was wir leisten und was wir schaffen und wie viel wir beten und wie viel wir fasten und wie viel wir geben und den Fokus hinzulegen auf ihn, den Schöpfer des Himmels und der Erde, auf Jesus, den Bürger des besseren Bundes, denn da wird wahrer Glaube freigesetzt. Was lehrt uns Jesus in Matthäus Kapitel 6? Was Jesus in Matthäus Kapitel 6 lehrt, ist ganz interessant. Er fängt an mit der Aussage: Unser Vater, der du bist im Himmel. Das war Blasphemie. Es war den Juden verboten, Gott als Vater anzusprechen. Gott war so heilig, sie durften nicht einmal den Namen Gottes aussprechen. Schon gar nicht ihn als Vater. Und das war immer wieder der Konflikt zwischen den Pharisäern und Jesus, der behauptet, Gott ist sein Vater. Wie kann er das? Selbst Jesus, als er gesagt hat, Gott ist mein Vater, wurden sie ständig zornig. Und plötzlich kommt dieser Jesus und sagt zu seinen Jüngern, die sagen, lehre uns beten, der sagt, anfange du es einmal so, er ist dein Papa. Das muss ein Schock gewesen sein für die Jünger. Ein totaler Schock. Das Erste, was wir tun, ist, unser Vater im Himmel, wir müssen, wenn wir in unser persönliches Gebetsleben eintreten, verstehen, wir reden nicht mit einem distanten Gott, wir reden mit unserem Vater, der uns liebt, der uns kümmert, der sich kümmert um uns. Ich kann mich fallen lassen in seine Arme, ich bin sein Kind, ich bin göttliches Kind mit göttlicher DNA. Dann sagt er weiter, geheiligt werde der Name. Was bedeutet das, geheiligt werde der Name? Name war sehr, sehr wichtig in der hebräischen Kultur und der wahre Name Gottes ist Yahweh. Oder auf Deutsch sagen wir Jehova. Und das ganz Interessante ist an dieser Art und Weise, wie der Herr uns beten gelehrt hat, ist nämlich Folgendes. Was bedeutet beten eigentlich im Original Griechischen? Hebräischen. Jesus hat ja nicht Griechisch gesprochen. Das Schlüsselwort im Hebräischen für beten ist ein Wort, das heißt Tefillah. Tefillah. Laut hebräischen Gelehrten ist das das Wort, wovon wir das Wort beten erhalten. Und dieses Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Sagt man es so? Zusammengesetztes Wort? Herr Lehrer, ja. In Englisch ist das so schön, compound word. Das ist ein zusammengesetztes Wort und das Wort wird zusammengesetzt aus zwei hebräischen Worten. Das erste Wort ist Pallel, P-A-L-L-E-L. Das zweite Wort ist Tofel. Dieses Wort beten kommt aus einer hebräischen Wurzel, Pallel und Tofel. Das eine bedeutet zu urteilen, das andere bedeutet zusammenfügen, to reconcile. Zusammenfügen. Gibt's ja. Zu versöhnen. Zu versöhnen. Das heißt, wenn die hebräischen denkenden Menschen an Beten denken, dann verstehen sie zwei Dinge. Erstens, ich muss etwas beurteilen. Zweitens, ich muss etwas versöhnen. Und im Alten Bund haben das hebräische Gelehrte so verstanden. Ich muss mich einmal selbst vor Gott verurteilen, weil ich bin Sünder. Und dann muss ich schauen, dass ich mit Gott versöhnt werde. Aber im Neuen Bund ist das ja ganz anders. Warum? Im Neuen Bund bin ich mit Gott versöhnt. Ja, was bedeutet dann beten für uns im neuen Bund? Das erste ist einmal, geheiligt werde der Name Gottes. Du musst in der Stille vor dem Herrn hinkommen und du musst einfach zu dem Punkt kommen, wo du dein eigenes Leben ganz einfach anschaust und ein Urteil fällst. Aber Reinhard, wir sollen doch nicht urteilen. Wir müssen urteilen. Es gibt gutes Urteil und es gibt schlechtes Urteil. Ich werde dir ein gutes Urteil sagen. Wenn ich heute Abend nach Hause fahre, von hier, und wenn vor mir ein Auto bremst, muss ich ein Urteil treffen. Wie lange kann ich warten, bis ich auf die Bremse steige? Wenn ich nicht richtig urteile, dann scheppert's. Dann gibt's einen Autounfall. Jeden Tag und ständig treffen wir Urteile. Du musst beurteilen, wann musst du zu Hause wegfahren, dass du hier bist. Es gibt viele Urteile, die wir treffen müssen. Das ist ein gutes Urteil. Und wie treffen wir ein Urteil im Gebet? Zum Beispiel, ich gehe ins Gebet. Ich habe ein Versorgungsproblem. Ich brauche 500 Euro und ich habe nur 100 Euro. Ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Was haben wir immer gemacht? Gebetet, gebetet, gebetet, gebetet, dass der Herr uns 400 Euro gibt. Gebetet für Versorgung, gebetet für Versorgung, gebetet für Versorgung. Hör zu. Erstens, wir einmal still. Zweitens, beginnen wir an, ihm zu danken. Dein Gebetsleben, fange mal jeden Tag in der Früh so an. Sei einmal still und dank ihm, dank ihm, dank ihm, dank ihm. Deklariere, wer du in Christus bist. Meditiere über die Fakten Gottes und genieß einfach seine Gegenwart. Wenn du anfängst so zu beten, wisst ihr, was geschieht? So geht zumindest mir. Auf einmal, eineinhalb Stunden, wo sind die hingegangen? Ich hab nicht mal eineinhalb Stunden, ich bin nicht schon hier. Du genießt seine Gegenwart, du verherrlichst seinen Namen, du deklarierst, wie groß ist. Du lässt dich fallen in seine Arme. Du sagst, oh, ich bin gesegnet. Was für ein genialer Tag heute. Und dann bist du ruhig und dann sagt er, ja, das bist du wirklich. Heute wird es ein super Tag. Und dann sagst du, oh, wow, du bist so toll, Jesus. Ich. Und er sagt, ja, genau, das empfinde ich auch für dich. Und du sagst, ich. Und dein Herz zerreißt er fast in der Brust und plötzlich ist er eine halbe Stunde weg. Ich bin vor kurzem so gewesen in meinem Gebetskämmerlein. Ich habe gesagt, Herr, du bist so genial, du bist so genial, du bist so genial, du bist so genial. Und er hat gesagt, sei mal ruhig, ich habe auch was zum Sagen. Ich habe gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, aber du bist auch so genial, ich mag dich so, du bist auch so genial, ich mag dich so. Können wir noch eine halbe Stunde hier bleiben? Und wenn wir lernen, im Gebet, einmal im persönlichen Gebet, ich führe dich jetzt schon vorbei, genieß ihn, danke ihn, deklariere die Gottfakten, meditiere über die Gottfakten. Es geht ja um dein Herz, nicht um eine religiöse Übung. Wie viele Menschen haben keine Beziehung mit Gott, aber beten jeden Tag eine halbe Stunde, das nichts ist, als ihm was vorzuleiern, das er ja eh schon längst weiß. Genieß, dank, genieß, dank, deklarier, meditier. Ja, aber Reinhard, wenn ich das so mache und in der Stille sitze, dann wandern meine Gedanken immer. Ja, logisch, meine auch. Was mache ich dann? Ich sitze hier und dann plötzlich wandern meine Gedanken über das tolle Segen in der Gulasch, das meine Frau so gut kocht. Dann sitzt du einfach in der Gegend und zu Jesus und sagst, oh Jesus, danke, dass du mir so eine tolle Frau gegeben hast, die so ein gutes Segen in der Gulasch macht. Herr, was hast du denn am Herzen für sie? Ich beziehe alle meine wandernden Gedanken in meine Gebete ein. Und dann kommt der Gedanke und der sagt, aber der war so garstig zu mir. Und dann sage ich, oh Herr, du kennst unser Herz. Herr, bitte verzeihen, dass es so garstig war zu ihm, Herr. Oh ja, genau. Ah, Liebe denkt nicht böse. Okay, Herr. Ja, okay, genau. Was denkst du denn über ihn? Ah, du, oh, oh ja, Herr, da stimme ich überein. Er ist ein gesegnetes Kind Gottes. Genau, er ist eine neue Schöpfung. Oh Herr, du bist so genial. So bin ich. Wo ist das Problem? Lass die Gedanken wandern, wohin sie mit. Schließ sie mit ein in deine Beziehung mit dem Herrn und plaudere mit ihm drüber. Glaubst du, er weiß nicht, was du denkst? Wenn ich dem Herrn sage, was ich gerade gedacht habe, dann wird er schockiert sein. Schockiert ist er, dass du versuchst, das zu verstecken, was du denkst, weil er weiß es ja eh. Dann danken wir, dann genießen wir seine Gegenwart. dann lenken wir den Fokus auf ihn. Wenn du den Fokus auf ihn legst im Gebet, dein Herz wird gefüllt von Freude, von Friede, von Glauben, von Hoffnung. Und plötzlich, nach einer kurzen Zeit, denkst du, ich wüsste gar nicht mehr, was ich bitten soll. Es geht mir so gut. Ich bin so gesegnet. Ich habe alles. Psch. Eigentlich, wie ich angefangen habe zu beten, habe ich eine Liste von 17 Sachen, die ich ihm bitten wollte. Aber mein, er ist so genial. Eigentlich. Ja, ich kann mich erinnern, ich bin einmal nach Heim gekommen vom Büro in der Gemeinde, die wir gegründet haben. Und mein Junge, der war damals, ich weiß nicht, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Und ich kam nach Hause und der Große lief mir entgegen und sagte, Papa, Papa, Papa, hast du mir was mitgebracht? Hast du mir was mitgebracht? Papa, hast du mir was mitgebracht? Und der Kleine drängte sich vor und der lief ihm vorbei und der sprang mir in den Arm und der küsste mich und drückte mich und sagte, Papa, du bist der beste Papa der Welt. Papa, du bist der beste Papa der Welt. Und ich habe mir gedacht, den Großen gebe ich nichts, dem Kleinen gebe ich alles. Meine Frau schüttelt den Kopf. Aber wisst ihr, die Gefühle, die in dem Vater hochgehen, ich will dich, Papa, ich will dich, Papa, ich will dich. Aber wir haben ihn so behandelt, ich will von dir, ich will von dir, ich will von dir. Du bist mir eigentlich wurscht, solange du mir gibst, was ich brauche und dafür werde ich das Gebet jetzt missbrauchen. Oh. Und wenn du lernst zu genießen, ihm zu danken, zu meditieren, ja, aber Reinhard, was mache ich jetzt mit dem finanziellen Problem, das ich habe? Du machst 2 ganz einfache Dinge. Du betest. Moment, Reinhard, und was ist das Zweite? Habe ich schon gesagt, du betest. Ja, aber beten ist doch eins. Nein, beten ist urteilen und versöhnen. Wie urteilst du? Vater, mein Vater, geheiligt werde dein Name. Das Wort geheiligt bedeutet, einen besonderen Platz zu geben. Was ist sein Name? Dein Name ist Jehova, Yahweh, der einzig wahre Gott. Yahweh, Jireh. Kennt ihr den? Der Herr mein. Und jetzt triffst du ein Urteil. Du schaust auf dein Leben und du sagst, da fehlen 400 Euro. 400 Euro schaut nicht aus, als ob Yahweh, Jireh tatsächlich in meinem Leben geheiligt ist. Mein Leben passt hier gar nicht überein mit dem Gott, dem Versorger. Und was machst du dann? Dann versöhnst du das. Wie versöhnst du das? Machst das Auge zu. Wenn du Musik haben willst, dann spielst du sie. Ich will keine, weil ich bin überzeugt, dass die eigenen Lieder, die Jesus singt, die sind viel schöner, als die, die ein anderer geschrieben hat. Aber manche Leute haben gern Musik. Ich, wenn ich meinen Herrn verbringe, nie. Ich tue immer meine eigene Musik ihm sagen. Die mag er so gern. Aber jeder, wie es will. Und was machst du dann? Dann gehst du in die Stille und versöhnst du in deinem Herzen Yahweh, Jireh mit deiner Lebenssituation. Nämlich, Gott, du bist mein Versorger, aber in meinem Leben sehe ich keine Versorgung. Da ist dir dein Name gar nicht geheiligt. In meinem Leben sehe ich gar nicht, wie der Name geheiligt wird. Das hat keinen Platz im neuen Bund. Und dann fragst du, oh Vater, du bist mein Vater und du bist der Gott, mein Versorger. Und ich danke dir, dass da du mein Gott, mein Versorger bist, die Versorgung auch mir gehört. In meinem Leben ist das beide nicht vereint. Das habe ich das Urteil getroffen und jetzt versöhne ich das. Ich versöhne meinen Lebensumstand mit Gott, dem Versorger. Und so bringe ich den Namen Gottes in meine Situation hinein. Ich heilige seinen Namen, indem ich nicht dem Problem den besonderen Platz gebe, wovon ich Gott versuche zu überzeugen, es zu lösen, sondern indem ich sage, oh, du bist mein Versorger. Da du mein Versorger bist, darf ich ganz sicher und ganz gewiss sein, dass diese Versorgung auch mein ist. Oh, ich danke dir. Ja, du hast mich gesegnet mit jeder geistigen Segnung. Ja, du hast mir alles gegeben, was ich zum Leben brauche. Mein Yahweh Jireh, mein Gott, mein Versorger. Und wisst ihr, was geschieht? Wenn in deinem Herzen diese Versöhnung stattfindet, dann wirst du Gott, den Versorger, auch erleben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns so angestrengt, Gott zu überzeugen, uns zu versorgen, dass das die Hälfte der Zeit gar nicht hingehaut hat. Und dann haben wir so viele Schwierigkeiten gehabt. Unser Herz wurde immer trauriger und immer härter. 2. Mose 17, Vers 15. Wisst ihr, wie viele Namen Gottes im Alten Testament verwendet werden? Wisst ihr das? Dutzende. Dutzende. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Hier im Original Hebräischen: Yahweh Nissi. Schon einmal einer. Ja, Reinhard, in meinem Leben ist nur Chaos, ist nur Chaos, ist nur Durcheinander, ist Niederlage. Ich habe so viel Niederlage in meinem Leben. Ich bete eh schon so fest, dass Gott mir den Sieg gibt. Hör auf zu beten, dass Gott dir den Sieg gibt. Aber warum? Triff ein Urteil. Meinem Leben ist kein Sieg. Und dann heilige den Namen des Vaters. Heilige den Namen Gottes. Dein Name werde geheiligt. Gott, du bist mein Kriegsbanner. Wisst ihr, was das bedeutet, mein Kriegsbanner? Wenn der König den Krieg gewonnen hat, hat er seinen Banner da reingesteckt. Das bedeutet Sieg. Herr, du bist ja mein Sieg. Jehova Nisve, Yahweh Nisve, was immer du sagen willst. Du gehst in die Stille und sagst: Wow, Herr, du bist ja mein Sieg. Du bist das Banner, das Zeichen meines Sieges. Wow, Herr, aber in meinem Leben ist so viel Niederlage. Das passt hier überhaupt nicht überein mit dem Namen des Herrn. Dein Name ist dir gar nicht geheiligt in meinem Leben. Das Urteil habe ich soeben getroffen und jetzt brauche ich dich nicht davon überzeugen, das zu ändern, sondern ich werde mein Herz überzeugen und ich werde in meinem Herzen das versöhnen. Nämlich meinen Umstand werde ich versöhnen mit dem Namen Gottes. Dein Name sei geheiligt. Oh mein Herr, mein Banner, mein Sieg. Und wenn du beginnst, den Herrn als einen Sieg zu sehen, weißt du, was passieren wird? In deinem Herzen ist die Wahrheit versöhnt, dein Herz ist überzeugt, der Herr ist ein Sieg. Und bevor du es merkst, weißt du gar nicht mehr, wie man Niederlage überhaupt schreibt. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier hast du wieder einen des Namens des Herrn. Yahweh Ra. Psalm 23, Vers 1. Yahweh Ra. Oh Herr, du bist mein Hirte, der mich hütet. Mangel? In meinem Leben ist so viel Mangel. Emotionaler Mangel, dieser Mangel, jener Mangel. Triff ein Urteil. Passt Yahweh Ra? Der Herr, mein Hirte, mir mangelt nichts. Passt das zusammen mit deinem Leben? Nein, überhaupt nicht. Triff das Urteil, das passt nicht zusammen. Und dann versöhne es. Beten ist, ein Urteil zu treffen und versöhnen. Versöhne es. Oh Herr, du bist ja mein Hirte, mir wird niemals etwas mangeln. 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, der dich heilt. Yahweh. Rapha, hier hast du schon wieder einen Namen Gottes. Und er sprach: Wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was er vor ihm rechts und seine Gebote zu Ohren fasst, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, aber Reinhard, da steht ja drin, ich muss alles gehorchen, sonst bin ich krank. Ja, genau. Das lasst im alten Bund. Du nimmst dir den Namen Gottes heraus. Hör zu. Ich möchte dir einmal kurz etwas sagen. Im Hebräischen ist es eine logische Sache der hebräischen Kultur. Das ist so wie das Einmaleins bei uns und wie das Amen im Gebet. In der hebräischen Denkweise ist es ganz klar, Name spricht immer für Identität und Charakter. Immer. Immer. Und weißt du, was ein Problem ist? Wir glauben nicht einmal an den Charakter Gottes und wir wollen aber seinen Verheißungen glauben. Und das geht in die Hose. Wenn du nicht glaubst, dass er der Herr dein Arzt ist, wie willst du dann für die Heilung glauben? Und den Fehler haben wir gemacht. Wir versuchen, den Heilungen zu glauben, sind aber gar nicht sicher, wie genial und gut und herrlich und super und toll und liebevoll und er einfach ist. Er ist so genial. Und was machst du? Der Arzt hat gesagt, ich bin krank, der Arzt hat gesagt, ich bin krank. Das hat der Arzt gesagt, das stimmt. Ja, aber nicht nur der Arzt hat gesagt, die Symptome, ich spüre dich, ich sehe dich, ich habe den Befund, das stimmt. Mir hat der Arzt in die Augen geschaut vor etwa 12 Jahren und hat gesagt, Herr Hirtler, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben Leukämie. Es gab 2 Befunde. Den vom Krankenhaus, der stand auf Leukämie. Den 2. Befund, Yahweh Rapha, ich bin der Herr, der dich heilt. Ratet mal, welcher Befund am Ende gewonnen hat. Rapha. Was tun wir? Du schaust deine Situation an und triffst ein Urteil. Krankheit in meinem Leben. Ist das im Einklang mit dem Namen Gottes? Wenn nicht, ist der Name Gottes nicht geheiligt in deinem Leben. Jesus hat gesagt, geheiligt werde dein Name. Sein Name soll in deinem Leben geheiligt sein. Wenn Krankheit in deinem Leben ist, ist der Name Gottes, welcher Yahweh Rapha ist, nicht geheiligt. Er hat nicht den besonderen Platz, den ihm gehören soll. Geheiligt bedeutet einen besonderen Stellenplatz. Ja, was machst du? Beten, beten, beten, beten, beten, bis ich gesund bin. Beten, beten, beten, beten, beten, bis ich gesund bin. Beten, beten, beten, beten, beten, bis ich gesund bin. Okay? Wie wär's damit, in die Stille zu gehen? Wie wär's damit, in die Ruhe zu kommen? Urteile zu treffen. Krankheit. Was ist der Name für die Krankheit? Hör zu, jede Situation deines Lebens, dafür gibt es einen Namen Gottes in der Bibel. Heute ist das Studieren der Bibel ja so leicht, viel leichter als ich jung war. Google weiß alles. Auch die Namen Gottes. Wirklich. Du triffst ein Urteil in deinem Leben. Was ist das Urteil? Krankheit ist nicht mit dem Namen Gottes Yahweh Rapha im Einklang. Die 2 passen nicht zusammen. Denn wenn er, der Herr, mein Arzt ist und da Krankheit ist, da stimmt irgendetwas nicht. Dann musst du das versöhnen. Wie versöhnst du das? In deinem Herzen. Herr, du bist mein Arzt, ja, das ist wahr. In deinen Wunden bin ich heil. Und du bringst Versöhnung in deinem eigenen Herzen. Hör zu, du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Ich möchte noch eine kurze Aussage machen. Ich bin schockiert, schockiert, schockiert davon, wie wenig Zeit Christen verbringen mit ihrem Herzen. Schockiert. Wir haben mehr Zeit für Internet und Facebook und Instagram und Filme und YouTube als für unser eigenes Herz. Das ist eine Tatsache. Wenn dein Herz der Schlüssel ist, warum nimmst du dir nicht jeden Tag Zeit für dein eigenes Herz? Die Bibel sagt, die Rechtzubereitung des Herzens, die ist dem Menschen überlassen, Sprüche 16, Vers 1. Wir sind verantwortlich, wie es in unserem Herz ausschaut. Durch den neuen Bund hat Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben. Jetzt sind wir verantwortlich, auf unser Herz aufzupassen. Drum kümmere dich um dein Herz. Nimm dir Zeit in der Stille. Ich gehe gerne laufen. Ich laufe gerne normalerweise 10 Kilometer am Tag. Meine Zeit vom Laufen, am liebsten laufe ich alleine, weil da laufe ich nicht alleine, da laufe ich, mein Herz und mein Herr. Und wisst ihr, wenn wir lernen, diese Zeiten zu verbringen, Moment einmal, das ist Krankheit, gibt es einen Namen Gottes dafür? Ja, Yahweh Rapha, Moment, oder Rofecha. Moment, ja, da gibt es einen Namen Gottes. Aber pass auf, jetzt habe ich das Urteil getroffen, diese Namen und die Situation in meinem Leben, die passen nicht zusammen. Okay, ich nehme mir die Zeit, das in meinem Herzen zu versöhnen. Urteil versöhnen. Urteil versöhnen. Und für jede Situation deines Lebens, da gibt es einen Namen des Herrn. Und wenn du lernst, so im persönlichen Gebet zu leben, dann wirst du lernen, wie gewaltig sich dein Leben verändern wird. Jeremia 23, Vers 6, brauchen wir nicht aufschlagen. Ja, Yahweh Tzidkenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. 1. Mose 22, Vers 14, haben wir schon gesagt. Yahweh Jireh. 2. Mose 31, 13. Yahweh Mekodishem. Mekvetishkem. Der Herr, der dich heiligt. Richter 6, 24. Yahweh Shalom. Der Herr, dein Friede. In meinem Leben ist so viel Chaos. Dann musst du den Namen Gottes heiligen. Oh, Yahweh Shalom. Herr, du bist mein Friede. 1. Samuel 1, Vers 3. Jahwe Zebaoth. Der Herr der Herrscher. Und da können wir durchgehen und durchgehen und durchgehen. Dein persönliches Gebet. Erstens, hör auf, Gott zu bebitteln und zu bebetteln für Dinge, die er dir gegeben hat. Das ist das Erste. Hör auf, lerne im nehmenden Glauben zu leben. Studiere die Gottfakten durch. Das ist jetzt mal deine Hausaufgabe. Die mache ich nicht für dich, die machst du selber. Ich habe meine schon gemacht. Gehst du das Neue Testament durch, die Briefe der Aposteln, und suchst dir heraus die ganzen Gottfakten, Vergangenheit geschrieben, in der Gegenwart oder in durch Christus, in ihm, durch ihn. Schreib dir die raus, mach dir die Liste und dann meditiere und mach die Teil deines Herzens. Und überzeug dein Herz einmal, dass die Gottfakten tatsächlich stimmen. Weißt du, wenn dein Herz einmal das geglaubt, dann bleibt dir gar nichts mehr über zum Bitten für dich selbst. Ich wüsste gar nicht mehr, wofür ich Gott bitten sollte. Ich habe früher Gott so viel gebeten in meinem Gebet. Heute, ich wüsste ja gar nicht, was ich ihm alles bitten. Ich wüsste es wirklich nicht. Wenn du zu mir sagst, Reinhard, hier ist ein Zettel, schreibe auf 7 Dinge, die du willst, dass der Herr für dich tut. Ich wüsste nicht, was ich da drauf schreiben sollte. 7 Dinge, die er für mich tun soll? Was soll ich raufschreiben? Herr, heil mich. Ich bin in seiner Mutter geheilt. Herr, versorg mich. Er ist mein Versorger. Herr, stärke mich. Er ist meine Kraft. Herr, gib mir Weisheit. Er ist meine Weisheit. Herr, mach mich heilig. Er ist meine Heiligung. Was soll ich ihn bitten? Es gibt schon viele Dinge, nicht viele Dinge, es gibt schon was, wofür ich ihn jeden Tag bitte. Herr, gib mir den Geist der verheißenen Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Herr, öffne die Augen meines Herzens, damit ich sehe. Herr, erfülle mich der Erkenntnis deines Willens. Ja, das sind die einzigen Bitten, die ich jeden Tag mit dem Herrn immer wieder habe. Wisst ihr warum? Weil ich habe noch lange nicht genug Offenbarung. Ich habe ihn noch lange nicht erkannt, so wie er wirklich ist. Diese Dinge, die bitte ich jeden Tag. Herr, mehr erkennen, mehr erkennen, mehr erkennen, mehr erkennen, mehr erkennen. Den Rest habe ich. Wenn es in meinem Leben happert, dann nehme ich mir die Zeit, in meinem Herzen zu urteilen und zu versöhnen. Und wisst ihr, wenn du lernst, so in deinem persönlichen Gebet zu beten, einige Dinge werden geschehen. Erstens, du willst gar nicht mehr aufhören zu beten. In der Früh aufstehen, das ist so richtig. Wenn du am Abend liegen gehst, kannst du es kaum erwarten, dass der Heilige Geist sagt, steh auf. Und dann manchmal sagt er das erst um 5 Uhr in der Früh und dann bist du richtig enttäuscht. Warum hast du mich die ganze Nacht schlafen lassen? Wirklich. Wirklich so wahr. Denn diese Art von Gebeten ist herrlich, ist intim, ist freudig, ist Genuss, ist genial. Überall auf der Welt sind Christen, die sind frustriert. Dann lesen sie noch ein Buch und noch eine Stunde beten und noch ein Buch. Und die Buche, die motivieren sie einmal für die ersten 3 Tage und manchmal sogar 2 Wochen. Und dann sind sie fertig und kaputt und frustriert und geben das Buch in die Ecke und wollen kein Buch über Gebet mehr lesen. Ja, aber Reinhard, flehst du nie? Wenn der Heilige Geist mit dir Laster fleckt, natürlich heul ich, flehe ich, rotze ich, mache ich alles, was er macht durch mich. Ich habe euch jetzt eine kleine Einführung gegeben ins Gebet im Neuen Bund. Ich hoffe, das hat euer Gebetsleben so richtig gut auf den Kopf gestellt. Ich habe den Pastor in Brasilien diese Dinge gelehrt und der hat, ich weiß nicht, wie lange der schon im Dienst ist, 15 Jahre im vollzeitlichen Dienst und dann schickt er mir eine Message am zweiten Tag und sagt, Reinhard, du hast mich fix und fertig gemacht. Ich habe gesagt, warum? Er hat gesagt, heute in der Früh bin ich aufgestanden und ich wollte eigentlich so beten, wie du es gesagt hast, wir beten sollen und plötzlich habe ich nicht mehr gewusst, was ich tun soll. Ich bin gestanden, ich habe gedacht, Moment, ich soll nichts mehr bitten für mich selbst, was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, du bist seit wie lange Pastor? Und Jesus ist dein Liebhaber, dein Bräutigam, mit dem du einmal ewig leben wirst, mit dem du heiraten wirst? Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? Wenn du deine Frau nicht fragen kannst und ihr nicht sagen kannst, was sie dir bügeln soll, was sie dir kochen soll, was sie dir putzen soll, was sie dir einkaufen soll, gibt es nichts mit ihr zum Tun und zum Reden? Ist das so? Lebst du deine Ehe so? Du das, mach das, du das, mach das, du das, muss nach. Amen, tschüss. Wenn ich mit meiner Frau so leben würde, wären wir schon längst nicht mehr hier. Aber in unserem Bräutigam machen wir so. Ey, Bräutigam, ich bin hier zum Beten. Hier sind meine 17 Dinge. Amen, tschüss. Ist es nicht so? Es ist so. Und wenn wir lernen, vom vollbrachten Werk des Kreuzes aus zu beten, zu urteilen und zu versöhnen in unserem Herzen, Zeit im Danksagen und im Genießen dieser herrlichen Beziehung, die mir geschenkt wurde durch den vollbrachten Werk des Kreuzes, dass sie mir so viel gekostet hat, dann wird das Beten zu einer Köstlichkeit, zu einer Herrlichkeit, fast zu einer Sucht. Und plötzlich wird die Nacht, in der du wach liegst, nicht mehr eine lange, endlose Nacht, wo du die Schäfchen zählen musst, damit du endlich wieder einschlafen kannst. Ich habe den Leuten, meine Frau weiß das seit mehr als 30 Jahren, sage ich, verschwende niemals eine schlaflose Nacht mit dem, dass du versuchst, wieder einzuschlafen. Verbringe sie mit ihm. Was gibt Schöneres als eine Nacht, in der man nicht schlafen kann? Oh, Jesus, you and me. Ich sag dir was. 3 Stunden mit dem Herrn in der Nacht geben dir mehr Energie als 8 Stunden Schlaf. Wenn du mir das nicht glaubst, probier's einmal aus. Glaubt mir keiner. 3 Stunden auf diese Art von Gebet, ihn zu genießen, dein Herz zu verändern, über die Gottfakten zu meditieren. Wow, ich bin gerecht, das ist genial. Wow, ich bin geheiligt, das ist genial. Ich bin gesegnet mit jedem Segen. Wow, alles hast du mir gegeben. Oh Herr, du bist... Und auf einmal sind 3 Stunden weg und dein Herz ist so voll von seiner Gegenwart und von seiner Liebe und du bist so erfüllt und auf einmal sagst du, wow, das war jetzt schön. Und ich sage euch, das ist das, wonach der Herr sich sehnt. Denn das Zentrum, das Herz des neuen Bundes ist nicht eine neue Religion zu entwickeln, sondern ist eine intime Beziehung mit dem Herrn. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und wenn wir das lernen, plötzlich ändert sich das Gebetsleben. Und wenn wir so lernen, in Fürbitte zu sein und so lernen zu beten, wisst ihr, oft sage ich so, manchmal denke ich mir, ich wünschte, ich hätte 20 Stunden am Tag einfach zum Beten. Einfach lass mich in Ruhe allein mit mir und meinem Jesus und da haben wir eine gute Zeit. Da gibt es keine Einsamkeit mehr, da gibt es keinen was weiß ich alles mehr. Keine Langeweile gibt es mehr, gibt es alles nicht mehr. Und wenn wir lernen können, so zu leben, dass das ganz natürlich wird, eine natürliche Art und Weise, dann wird Gebet für uns etwas wie Atmen. Das ist unser einfach, unsere natürliche Sache, unser natürliches Leben. Aber für die meisten Christen ist Gebet nicht etwas Natürliches, ist Gebet eine Pflicht, die wir machen müssen, weil Christen müssen ja beten. Und drum, was passiert, wenn wir eine Veranstaltung machen, wo wir ein prophetisches Wort kriegen, da kommen 500 Leute. Und wenn wir eine Veranstaltung machen, wir müssen alle beten 2 Stunden, da kommen 5 Leute. Warum? Weil wir falsch gebetet haben. Wir haben gebetet gemäß dem alten Bund. Gott, hier ist mein Problem und ich werde so lange zu dir schreien, bis du was tust. Und wenn ich Woche für Woche das Gleiche zu dir schreie, hör nicht auf, irgendwann einmal hast du die Ohren voll gesudelt kriegt von mir und dann tust du was. Und dann nehmen wir so die Bibelstellen, die wir hier gar nicht verstehen, heraus von, wo ist es? Lukas 18, glaube ich. Die bittende Witwe. Der böse Gott, der dir nicht gibt, was du eigentlich willst. Und wenn du lange genug in die Ohren zusäuselst, wird er ähnlich sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich geb's dir. Wie haben wir durch so viele Worte Jesus durch die Brille des alten Bundes gelesen und nicht einmal verstanden, was das Herz Gottes ist? Das Leben im neuen Bund ist keine Qual, ist keine Anstrengung, es ist ein Leben in der Ruhe. Die Anstrengung ist, hineinzukommen in diese Ruhe, wo du dein Herz verändern musst. Aber wenn es drin bist, ist Ruhe, ist Freude, ist Friede, ist Herrlichkeit, ist einfach genial. Wir müssen aufhören. Gebetsteam, darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen. Leute, ihr wart genial. Ihr habt mir so viele Stunden zugehört, die letzten zwei Tage. Eigentlich habt ihr euch alle einen riesen Applaus verdient, aber ich applaudiere keine Menschen, darum gebe ich euch keinen Applaus. Das ärgert meine Frau immer. Jesus könnt ihr applaudieren, mir dürft ihr nicht applaudieren. Denn es gibt nur einen, der würdig ist, unseren Applaus zu empfangen, und der ist Jesus Christus. Kein Mensch dieser Welt wird jemals einen Applaus bekommen. Jesus bekommt ihn immer.